Menschen, die wenig verdienen und die sich selbst abgehängt fühlen, wollen häufig mit den Arbeitslosen nichts zu tun haben. Obwohl die wirtschaftliche Situation in Deutschland bis vor ein paar Monaten recht sorgenfrei war, blieb der Konkurrenzkampf weiterhin allgegenwärtig. Gerade Menschen, die in Zeitarbeit oder für den Mindestlohn arbeiten und sich deshalb kaum über ihre finanzielle Situation von den Arbeitslosen abgrenzen können, schöpfen ihre Distinktion aus der Arbeit. Sie haben immerhin etwas zu tun. Sie sind Gewinner im Kampf um die Arbeit. Und sie haben trotzdem Angst, selbst arbeitslos zu werden. Umso mehr, wenn in der Tagesschau jeden Abend von einer Rezession gesprochen wird. Die Menschen, die ihre Arbeit geben müssen und doch kein Vermögen haben, haben Angst, ihre Meinungen von sich selbst, ihre Bewertungen, ihre Wünsche für das eigene Leben aufgeben zu müssen. Empathie mit den Arbeitslosen zu haben, würde für die Taxifahrerin bedeuten, Empathie mit der schrecklichsten denkbaren Version ihrer selbst zu haben. Es würde bedeuten, dass sie den Gedanken zuließe, sie könnte in die gleiche Situation geraten. Der Eindruck, dass ihnen nicht geholfen wird, dass eine Gefahr droht, bringt Menschen dazu, sich unbewusst bereits als Arbeitslose zu fühlen, bevor sie es sind, und diese Vorstellung dann vehement von sich weisen zu müssen.